Falsche Neger sind wilde Gesellen, sind schneller als der Wind. Erwacht der Tag, sind wir bereit. Die Sonne gibt uns Vogelleit. Ein Lied auf den Lippen, den Schirm auf dem Rücken, so ziehen wir zum Start. Ein Lied auf den Lippen, den Schirm auf dem Rücken, so ziehen wir zum Start. Wir fliegen dem Feinde entgegen, bereit zum kühnen Sprung. Ein kurzer Gruß geht noch zurück, der Heimat gilt der letzte Blick. Ein Lied auf den Lippen, den Schirm auf dem Rücken, so fliegen wir zum Feind. Ein Lied auf den Lippen, den Schirm auf dem Rücken, so fliegen wir zum Feind. Wir springen dem Feind in den Nacken, noch heut im kühnen Sprung. Jetzt geht es ran und rauf und dran, wir kämpfen bis zum letzten Mann. Ein Lied soll erklingen von unserem Ringen, der Kampf war nicht leicht. Ein Lied soll erklingen von unserem Ringen, der Kampf war nicht leicht.